7. August 2009. Nadine Lindner wird morgen einen Flug nach San Francisco buchen. Hurra! 8. September 2009. Nadine Lindner war gerade im Supermarkt und hat dort Lebkuchenherzen und Zimtsterne gesehen. Und das an diesem wundervollen Sommerabend. Grauenhaft. Zwei zufällig ausgewählte Statusmeldungen aus dem Facebook-Profil der Autorin aus dem Jahr 2009. Schnell geschrieben, schnell vergessen. Doch das Internet, in diesem Fall Facebook, vergisst nichts und wird in Zukunft noch weniger vergessen. Denn gerade werden alle Facebook-Profile so verändert, dass alle Informationen, die man je bei Facebook eingestellt hat, übersichtlich angeordnet werden. Das Ziel? Facebook will mit seiner sogenannten Timeline zu einer Lebenschronik werden. Von der Geburt über Fotos aus der Schulzeit bis zur Hochzeit sollen dort alle wichtigen Ereignisse vermerkt werden und damit für andere Freunde sichtbar sein. Das Problem? Diese Chronik wird künftig Pflicht. Für 20 Millionen deutsche Nutzer, 800 Millionen sind es weltweit. In den nächsten Wochen werden alle klassischen Profile durch die neue Darstellung ersetzt, ob die Nutzer das wollen oder nicht. Datenschützer warnen nun, dass Nutzer dazu angeregt werden, noch mehr Daten aus ihrem Leben, vor allem aus dem Leben vor Facebook, preiszugeben. Der Nutzer wird immer transparenter, es wird noch einfacher einsehbar, für was sich jemand wann interessiert hat. Vielleicht sind Meldungen über Flüge nach San Francisco oder Zimtsterne im Sommer keine Staatsgeheimnisse, aber ich hatte sie längst vergessen. Nur Facebook nicht.